Ja. Hey. Bisschen was auf die Ohren für heute. Boom. Check a right. Hotspot kommt dort, Firefox Gott, irreparabel. Irreparabel, kommst nie raus wie aus dem Gips, wie made aus dem Apple. Halt hier einen Sticker in die Polaroid-Pics am Kühlschrank, halt bis zum Anfang zum Altern. Bis zum Anfang zu anzufangen, bis bald und dann. Fines auf dem Beifang am Sektor Beach und Beavis, wenn und du an der Beach bist. Beavis means, er wird krank von meinem Krummreisen, er wird krank von meinen Lumpen sein. Ich ficke in Containern als Miss Big Brother und erhebe mich ständig wie in einem Helikopter. Jede Frau sitzt einen brennenden Kugel. Und was machst du beruflich? Dich zuzulabern viel zu fern, Bitch. Ich kümmere mich um Überflächlichkeit, Oberflächen aller Art in oberflächlicher Zeit. Sorgfältig, sorgfältig und artig. Gewalt halt nicht, ich bin nicht ganz mannigfaltig. Bleib dabei, in einem Wochenendhäuschen in der Fickt euch alle, wo ich ununterbrochen meine Eier schaukle. Doch ihr geht weiter fleißig und ihr bückt euch alle. So viel Sex am Umspannwerk, so viel Sex am Serpentin, zu viel Sex, wenn die Werte spielen, zu viel Sex, der Kerzenstiel, Benzin, fermentieren mit der Benzin. Herr der Ringe, Herr Jemineminz, in banalem Deutsch auf der Kastanienallee. Da gibt es ein paar Rechte, doch das ist alles okay. Boomstorm Sounds. So für 6 Blitze aus den Fingernägeln. Nekro fiel von mir auf die Knie, sie fiel vom Stiel. Nur das Fangen war Behevious. Beavis ist ein Star, er weiß es bloß noch nicht, denn er ist ein Goldfisch. Weiß der Wolf, dass er ein Wolf ist. Ich reiße auf dem Wolf, ich reite auf dem Wolf, ich... Ich frage den Wolf und die Raben begleiten mich. But right now, and brighter now. Intro ist wieder mal viel zu lang, ja. But right now, in brighter now, bright now, für die Einflusskauffrau. Soko Sophie und der Himmel feiert sich selber in einem Wolkenfeld voller Gelb und Orangem Licht. Und der Wind weht mir in mein Gesicht, Wind verträgt wie meine Stimme, doch es stört mich mitten in, nicht im mitten im Flöhrtal zum Spillnern nicht. Zu viel Sex am Objekt, zu viel Sex aufs Pocket, zu viel Sex am Skelett, zu viel Sex Javelin, Stinger Smart, zu viel Sex Epic Check Rockets, zu viel Sex auf Rufezeichen auf der Pocket, zu viel Sex to go. Und der Handel floriert mit altem Gold, schäumt sich zu florieren, Nuggets und zu Nieren, Rapper zu verkaufen ihren letzten Besitz hier, lassen alles fallen wie die Bäume im Herbst. Doch es ist teuer, doch die Ehre ist wert. Hab nem Hipster einen Emo zusammengebracht und jetzt ritzt er zu viel mein Supermans S darauf, was ein Anrecht, darauf, was die Vorfahren geleistet haben. Schön hier zu finden, es nennt sich Künstler sein. Bitch, laut zu sagen, die vor uns haben rangeklotzt, hohle Masse gemacht, wir machen's schön. So für Sex Alcatraz, schön und dann Krawallen, Salat, alles das. Cypress Ace, Schwarzenegger. Cypress Ace, Schwarzenegger. Schwarzenegger, Sauerkraut. Schwarzenegger und Sauerkraut. Ein neuer Sonntag zeigt gleich aus der Kirche der ZVS. Und der Glöckner schlägt, während ich den auf dem Bike einen Apfel ess. Im Flöhrtal, kurz vor Brightenau oder Oederan. Habe zwei Optionen, Sophie B und mein Stolz. Oder suche bis und das, was dann Calypso teuer bezahlen. Jetzt das Sample von Breaking Bad, wo Skyler verzweifelt sagt: Walter, ich habe nichts von deiner Magie, ich kann nur warten. Hey Spillner. Hey Spillner. Du machst da auch irgendeinen Sporttyp. Fahrradfahren, Xbox spielen, neben weißen Hunden reiten und ein Teil von Gott sein. So fühlt sich Leben an, es ist Balance. Dein System trocknet aus wie ein Regenwurm aus Asphalt. Nach ner Trockenstrecke nass kalt. Ihre Haut weiß wie Birkenrinde, was ich irre finde. Sie zerlegt den DVD-Player. Aber hey, Sachen, die dich nicht aushalten, haben's nicht verdient. Liebesspiel, 2 für 6 durch Radeberg. Mit einigen Seiten, einem Tafelwerk. 2 für 6 auf Glas graviert, ich gebe dir etwas dafür. Wie wir say's, it's Ziehfliese. Meine Altern, ist das, wie ich Zeit zum Ausdruck bringe? Mit einem Augenlicht gesehen, mit meiner Stimme von der Nabelspur, meinem Handgelenk, einem Band von dem Stand der Dinge, das abhängt. Das Messing sagt, Anfang, Mitte, Anfang, Restart. 2 für 6 in Commons, 2 für 6 in Talent. Und diese Stadt freut sich über mich abenteuerlich. Lessing ist alles lässig. 2 für 6 aus Messing, einen Tag unter Edding. Silikondecking, Silicon Wedding. Malteser Salpeter gepflückt wie eine grüne Kastanie. Dass sie nicht verfügbar war, dass sie da ist. Deswegen sind wir hier, weil die das machen müssen. Kind sind und wir bleiben wach, bis die Wolken wieder Biebe sind. Gibberit. I am looking at you through the glass, I am looking at you smoothie glass. Reflektor in der Schule gefunden hat, ich bin in Kamens Halle labern über den Bann, es würde alles aussterben. Ich will in den Raum werfen und ich stehe vor den Teilnehmern der Weltraummission. Wer ist bereit für mehr Risiko? Kunstpause, Raunen, Beavis und Butthead erheben sich danach der Rest der anderen Kids. Es ist lächerlich. Sie machen das seltener, sie machen das Söldner. Fanta ergänzend, Cycle Wolf, schwarz zu weiß, beide Wolf. Es ist besser bist, du lernst, bis du ein Kellner bist. Kein Maß, Missionarist. Chicks. Ja, und die Gesellschaftlichkeit mit dem Weg durch die Lausitz. Durch die neblige Heide, glaub ich. Bei meinen zutraulich patting, the putting. How many putting? How many fucking putting? Pink Floyd, 2 für 6, Landkarten, Nadel, 2 für 6, Oberlausitz leben auf dem gelben Ortseingangsschild. Machen Schotter wie Bernbruch, machen Schlottern wie Schotterkies. Und das, was die hier Berge nennen, ist bei uns ein Tenn nicht. Endlich kenn ich, wo man fern guckt, in die Ferne guckt. In Bernbruch, so bisch, Mama seht's. Das mit dem Bike die Kette rausreißt, wo man drauf sitzt. In der Lausitz, Landkarte, Nagel, Pfandflaschen, Nadel. Ich treffe Herbert Ruger und Frau Verbrecher am Nachmittag bei Andre und Alexei auf ein Glas Tee und Banane aus Chile. Hey, hey, hey, das ist die Lausitz. Wo man drauf fickt, was man rausgibt, es ist behauslich. Deswegen traust dich zwischen kommunistischen, sozialistischen und kapitalisten, biblischen, gesellschaftlichen und die Worte an uns richten. Es ist August, wenn du von zu Hause raus bist, raus musst. Es ist August und es ist Schinser vergessen. Keine Liebe in Spielsen, sensibel und Bilea negativer. Alles für mich auf dem Hochbett, Machiavelli, Bibliothek, Winwiki. Eine glänzende Laufbahn, vor sich wie beim Bowling. Miliomore HD, wie man das ausspricht. Win Wille es eile, Erde des Sommers zum Erdbeeren. Schnaps, es wird Herbst auf Terrasse und der Hatz. Ja, ehrenhaft. Für das Ginger hier und das Interpret. Ja. Lass uns Simpsons sehen auf Interchange.